Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Sind offen. Ah, super. Danke. Super. Dann verabschiede ich mich von euch und muss mal leider relativ fix weg. Tschüss. Ja, sollen wir das mal abstimmen, damit wir das offiziell haben? Jo, würde ich sagen, ne? Ja, Moment, wir können gerne eine Abstimmung machen. Moment, ich muss mal eben kurz dann wieder zum Pad. Mag mal jemand so ein Ja, Nein, Enthaltung dabei schreiben? Gut. Moment. Schon geschehen. Gut, dann frage ich einfach von oben. Moment, wer ist denn hier, wer ist denn noch an Mitgliedern da? Das ist ja eine ganz andere Frage. Claudia. Dafür. Dann komm, glaube ich, ich. Ich bin auch dafür. Fulleren. Ich enthalte mich. Martin. Ich find's gut, ja. MacGyver. Ist ja meine Idee, also sag ich nein. Nein dafür. Okay, Ritter. Dafür. Dickanderoga. Dafür. Tin Machine. Ebenfalls dafür. Willi hört nur zu, Wicke. Ja, bin Fan, bin dafür. So, jetzt habe ich hoffentlich niemanden vergessen. Ich glaube, der Rest ist kein Mitglied, sondern nur Zuhörer, super, ne? Gut, seht ihr. Ja, dann danke ich, dass ihr meine Idee so toll findet. Und wir haben auf der Basis dieser Idee haben wir schon die Definition der Organisationseinheiten mal angepasst. Klar, AGs und PGs gibt's nicht mehr. Also haben wir den Text der AG genommen, haben Servicegruppe draus gemacht und haben hinten noch einen Satz angefügt. Mitglieder einer Servicegruppe gelten automatisch als vom Landesvorstand beauftragt. Ansonsten ist der Text, glaube ich, nahezu mit der aktuellen Satzung identisch. Das würde dann auch für die, ich nenne es jetzt mal, öffentlichen SGs gelten? Ja, die sind ja auch beauftragt. Die sind damit beauftragt, die Technik am Laufen zu halten, zum Beispiel. Nein, ich frage nur dem Verständnis nach, halber. Du denkst auch an die AG Schnittchen? Die AG-Schnittchen wäre, dass der Landesvorstand dann entscheiden, entweder eine SG-Schnittchen oder einfach mit Teil der SG-Events oder einfach die U-Schnittchen. Ich glaube, die Änderung der Präfixe wird noch zu Diskussionen führen. Yep. Aber ehrlich gesagt ist die AG-Schnittchen tot, weil keine Protokolle gemacht. Uiuiui, ja, ich hörte sowas wie, was, die AG-Technik soll die SG-Technik werden? Das ist ja voll doof. Nee, ist ja auch egal, ja. Von mir aus können sie sich auch HC nennen, Hafencrew oder sonst was. Das ist doch Wortklauberei. Also ich persönlich hätte nichts gegen eine SG-Schnittchen, ich finde die wichtig. Richtig, und sie sollen auch Schnittchen machen und keine Protokolle. Sie können ja Bilder davon ins Wiki stellen oder so. Protokollführung auf der geschnierten Schmitte. Die macht sehr gute Arbeit, wenn die da sind. Aber zum Thema, wann wer Protokolle machen muss, kommen wir ja noch. So, ich komme weiter zur Definition der Organisationseinheiten. Arbeitskreis, da hat sich auch ein bisschen getan, und zwar nur am Ende des Satzes. Uah, stopp, da fehlt was. Ich muss mal ganz kurz in unserem Pad nachgucken. Da wurde zu viel gelöscht, Moment. Ich muss mal eben zurückspulen. Sind wir noch bei Struktur? Yep. So, wir haben aus Versehen einen Satz zu viel gelöscht. Ich muss nochmal zurückspulen, da ist er. Arbeitskreise dienen auch als Schnittstelle zwischen Mandatsträgern und den Mitgliedern des Landesverbandes. Das haben wir hinten noch dran gehängt. Das heißt, ein NRW-AK ist natürlich Schnittstelle zu den Mandatsträgern im Landtag, während die kommunalpolitischen AKs dann eben Schnittstelle zu den Mandatsträgern in den Stadträten sind zum Beispiel. Das ist dann auch quasi eine kleine Aufgabenerweiterung für die AKs. Okay, das würde ich jetzt eigentlich als Selbstverständlichkeit sehen. Ja, bisher sind sie halt nur zum Ausarbeiten der politischen Meinung, ne? Nicht unbedingt als Schnittstelle. Also jetzt sind sie es offiziell damit, dass sie sich darum kümmern sollen. Explizit natürlich auch nur Mandatträger, also auch andere Parteien, um unsere Ideen zum Beispiel in die Köpfe vom Stadtrat der SPD reinzukriegen. Kriegen die da noch Hammer und Meißel mitgeliefert? Ich glaube, da brauchen wir härteres Werkzeug. So, und bei den Crews haben wir hinten noch dran gehängt und bieten den Spielraum für neue Ideen, um die auch ein bisschen aufzuwerten. Gerade in dem Hinweis, da ja quasi neuen Ideen entstehen sollen, die dann später ein SG werden. Ist dann der Fragenkatalog an, das überfliegen? Ich glaube noch nicht. Ich hatte da ja noch ein paar Sachen dazu geschrieben. Ich glaube, das sollten wir trotzdem mal abfragen. Außerdem ist das ja alles ja noch nicht beschlossen von der Basis. Ich glaube, bei den ganzen Kurs ist man sowieso, wir sind, ist halt die Frage, was die machen und ob die vielleicht dann eine SG werden oder was auch immer. Ist trotzdem gut zu wissen, was die so tun, ne? Genau, wir wissen ja nicht, was sie gerade aktuell tun. Nee, nur anhand der Protokolle kann man vielleicht. Und Fragen ist einfacher als Protokolle lesen. Ja, ich kann ja genau auflisten, macht der letzte Call auf den Gruß. Gut. Wollen wir die Sachen hier. Warte mal, wir waren jetzt bei Zahl 128 dann, ne? Nee, Quatsch, wir sind erst bei Zahl 109. 109 sind wir, genau. Gut, wollen wir das mal eben abfragen, wie wir dazu stehen? Oder erstmal Änderungswünsche. Scheint es keinen zu geben. Schön, dann fragen wir ab. Ich fange wieder oben an. Claudia. Dafür. Ich bin auch dafür. Fullerin. Ich enthalte mich. Martin. Dafür. MacGyver. Nanunana. Ich enthalte mich auch, weil ich nur die Hälfte mitbekommen habe. Okay, Ticonderoga. Dafür. Tin Machine. Dafür. Die Wiebke. Ja, dafür. Und der Janis. Dafür. Das ist deutlich positiv. Schön, okay. Dann machen wir weiter mit dem letzten Block, würde ich sagen. Ja, dann haben wir uns noch drüber Gedanken gemacht, wann muss wer wie Protokolle schreiben? Nein, das wie nicht, weil das ist ja Sache der Kommunikation oder der Plattform, aber wann sollten Protokolle geschrieben werden? Also wenn da ML für Mailingliste steht, heißt das nicht, dass wir unbedingt der Meinung sind, dass eine Mailingliste sein muss, sondern es könnte auch ein anderes Medium sein. Also ein Arbeitskreis sollte immer Protokolle erstellen. Aber er sollte die Protokolle nur dann auf die Mailingliste raushauen, wenn eine Position verabschiedet wurde bzw. ein Ergebnis erzielt wurde. Also wenn irgendeine politische Sache ausgearbeitet wurde. Die Kontrolle der Aktivität soll durch das einfache Vorhandensein der Protokolle festgestellt werden. Keine Quartalsberichte. Die Servicegruppe soll immer Protokolle erstellen und diese auch immer raushauen auf die ML bzw. halt auf irgendwas anderes. Sie soll Quartalsberichte erstellen. Und die Kontrolle der Aktivität wird über die Quartalsberichte gemacht. Die Crews sollen natürlich immer Protokolle erstellen, weil sie könnten ja auch mal ein Budget haben, was sie beantragt haben. Sie sollen keine Quartalsberichte erstellen und es wird keine Kontrolle gemacht, weil es eh egal. So, und das Fazit wäre, wir hätten Arbeitskreise, die ungestört arbeiten können, bis sie so weit sind, in die Öffentlichkeit zu gehen. Wir hätten eine, oder SGs, die halt regelmäßig einen Wasserstandsbericht abgeben und Crews, die mehr oder weniger machen können, was sie wollen und rumexperimentieren, so lange, bis sie irgendwann befördert werden oder eben eine Crew bleiben. Und ja, an dem Zeitpunkt war es schon sehr spät, deshalb sind die Formulierungen teilweise etwas kruder. Also was ich sehr positiv finde, ist bei den AKs, dass die Protokolle nur dann über die Listen geschickt werden sollen, wenn auch wirklich was passiert ist. Es nervt mich teilweise endlos, dass du permanent über die Orga-Liste mit irgendwelchen Protokollen zugebombt wirst, wo nichts Hand und Fuß, also nichts Handfestes drinsteht. Getreu nach dem Motto, wir haben uns getroffen, waren aber zu wenig, um beschlussfähig zu sein, da sind wir wieder gegangen. Ja, es ist ein Traum. Wie der Quartalsbericht der AG Reederei. Es ist zu kalt, wir bauen nicht. Ja, hat auch was. Nachvollziehbar. Gibt es zu diesen Protokollregelungen noch Diskussionsbedarf? Wollen wir das auch mal eben durchstimmen? Gibt es da noch Stimmen zu? Für die Crews, kannst du noch mal kurz wiederholen, was bei den Crews gedacht war? Entschuldigung. Die sollen natürlich auch Protokolle erstellen und ablegen. Sie sollen sie aber nicht veröffentlichen, also nicht irgendwie auf Mailinglisten raushauen oder sonst was. Sie sollen auch keine Quartalsberichte schreiben. Und eine Kontrolle der Aktivität wird auch nicht gemacht, weil ja, ist ja nicht schlimm, wenn sie inaktiv sind. Wofür sollen sie dann Protokolle erstellen? Falls sie ein Budget beantragt haben, muss das ja wenigstens alles protokolliert werden. Könnte da nicht ausreichen, dass sie ein Protokoll erstellen, wenn sie ein Budget beantragen wollen? Ja, aber so die Feinheiten, was in den Protokollen drin sein muss, wann genau Protokolle, ganz genau Protokolle zu erstellen sind, das würde ich gern der Untergruppe Kommunikation aufs Auge drücken. Okay. Was? Welche Informationen ein Protokoll zu enthalten hat, bei wem? Okay, gerne. Das sehe ich so als Aufgabe der AG, der Untergruppe Kommunikation und die Untergruppe Plattform natürlich. Wo kommen Protokolle hin? Ja, wir haben da schon mal was ausgearbeitet, Vako und ich, aber das war nicht in der Untergruppe. Ja, sprechen wir drüber, kein Problem. Also ich glaube jetzt nicht, dass es so eine Wahnsinnsbelastung ist, auch wenn die Crews oder wenn die Crews auch regelmäßig Protokolle schreiben müssen. Die müssen ja nicht so umfangreich sein wie die von irgendwelchen Vorstandssitzungen oder so. Die meisten sind eh dran gewöhnt, dass Protokolle geschrieben werden, wenn man sich trifft. Und ich glaube, das mit den Protokollen brauchen wir jetzt auch nicht abschneiden. Das wird sich bestimmt noch ein paar Mal ändern. Zumal ja noch nicht feststeht, was wohin muss. Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir diese Untergruppe ab. Es sei denn, da gibt es jetzt noch ganz dringenden Diskussionsbedarf und machen bei der Gruppe Satzung weiter. Ja, das bin schon wieder ich. Ich habe nichts weiter gemacht, als unsere Satzung einmal in Kopie als Unterseite von der Struktur-Wiki-Seite zu packen und da schon mal die nötigen Änderungen einzutragen oder sichtbar zu machen, die wir brauchen, um von AG, PG auf eine SG zu wechseln. Das ist fein. Da kann dann jeder mal reingucken, mal schauen, bestimmt auch noch vielleicht gucken, ob es da Optimierungsbedarf gibt. Ja, interessant wird es halt später, wenn wir an vielen Ecken basteln, dass wir eben nicht an einem Paragraphen dreimal was ändern, ohne zu merken, dass wir ihn schon geändert hatten. Dafür ist das Ding da. Genau, das ist überaus sinnvoll. Ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht groß was zu sagen, ne? Dann die Essenz aus der Gruppe davor, die dann dort reinfließt. Ja, ich nehme an, die Gruppensatzung wird auch erst am Ende richtig loslegen. Ja, aber genau, die dann die Satzungsänderungsanträge erstellt und auf dem LPT vorstellen darf und sich beschimpfen lassen darf. Juhu! Kenne ich ja schon. Ja, ja. Okay, dann schließen wir das auch ab oder lassen das hinter uns, freuen uns da später mehr von zu hören und haben jetzt noch auf der TO den Fragenkatalog an die Crews. Da hat der Ticonderoga sich ja Gedanken gemacht und was ausgearbeitet. Jo, jetzt muss ich ja doch noch sagen. Ja, Ich habe mir mal die Liste der Crews vorgenommen und dabei festgestellt, dass von den ganzen Crews, die der Schreibe damals aufgetatte, nur noch 10 Crews aktiv sind. Bei 14 Crews ist das ungeklärt, weil die Protokolle älter als ein halbes Jahr sind. 6 Crews definitiv inaktiv und bei 2, keine Ahnung, kann ich auch noch finden. Darunter hat, ich glaube, der MacGyver und ich ein paar Fragen an die Crews und wiederum darunter habe ich einen Vorschlag im Ansatz für die Regionalberaten. Was passiert mit den Fragen? Ja, Sinn und Zweck war ja, die abzusprechen und dann an die Crews einmal rauszuhauen und die Antwort abzuwarten und auszuwerten, sofern denn eine kommt. Ja, ich würde das ja über die Zusprecher, das kann man glaube ich am besten. Ich das dann übernehmen, soll der Fragenblock oder der Fragenblock stehen bleiben? Wird da was rausgehen? Also ich glaube besonders diskussionswürdig sind meine Änderungen am Ende, also ab dem Punkt braucht ihr die Crew wirklich. Ja. Alles andere ist ja erstmal eher harmlos. Gib mal eben eine Zeile. 237. Danke. Ich habe mir das mit den Zeilen noch jetzt ganz angetan. Angewöhnt, Mensch. So, haben wir noch was? Ist die Frage, ob alle mit den Fragen einverstanden sind, ob da jemand meint, da muss dringend was raus oder da muss dringend noch was dazu? So leidenschaftlich ist die Diskussion darüber jetzt auch nicht. Ja, was denn? Man kann doch mal hier ein bisschen Leidenschaft reinbringen. Also ich finde, die Fragen sind alle ziemlich Standard. Da ist jetzt nichts dabei, was mir irgendwie böse aufstößt oder so. Fein. Also sind alle, ja? Ja, ich finde es auch gar nicht schlecht, da einfach mal einen Stand der Dinge einzuholen von den Crews. Ich meine, selbst wenn wir das jetzt abändern mit den AGs und SGs, die Crews bleiben ja so bestehen, wie sie jetzt sind, oder nicht? Ja. Ja, dann denn, sie möchten eine SG werden oder so. Ich habe eine Frage zu dem Budget. Da habt ihr irgendwie die Frage steht da, ob Sie eine Idee haben, woher Geld für dieses Budget kommen soll. Was wollt ihr mit dieser Frage bezwecken? Ja, aktuell bei der Umstellung der Satzung hieß es, früher hatten die Crews ein eigenes Budget und dann hieß es, ja, das geht nicht mehr, weil die können ja, wir wissen nicht, woher wir es nehmen sollen, weil die Crews sind ja nicht regional gebunden. So, und das ist halt diese Frage, woher soll das Budget kommen? Also aus welchem Topf? Und dann eben die nächste Frage, könnten die Crews sich vorstellen, halt regional gebunden zu sein an ein Gebiet, KV oder VKV, aus dessen Budget das dann kommen würde? Das kann man bestimmt noch besser ausformulieren. Das ist etwas missverständlich, so ja. Wie hieß nochmal das Landesbudget? Landesbudget? Das hatte doch so einen tollen Begriff. Ach, ich lese noch in der Satzung nach. Ansonsten können wir ja wieder ein feines Meinungsbild machen Und Ticonderoga, würdest du dich dann quasi um die Versendung des Ganzen kümmern? Jo, mach ich. Cool. Ja, gibt's jemanden, der dagegen ist oder das nicht gut findet? Gibt's jemanden, der sich enthält? Also gehe ich mal davon aus, dass es einstimmig dafür ist. Gut. Dann sind wir auch durch, es sei denn, es hat jetzt noch ganz jemand was ganz Dringendes. Ja, ich mache mich jetzt unbeliebt. Ich hänge noch einen Tagespunkt unten dran. Schäm dich. Ja, ich kam nicht dazu, das ins Pad zu packen. Aber ist vielleicht auch ganz schnell abgefrühstückt. Erzähl. Und zwar, ich konnte jetzt Sonntag nicht hin, weil mein Zug ausgefallen ist. Aber es gab Sonntag ein Treffen in Dortmund, was so eine Wahlkampf-Nachleseaktion war von den Bundestagswahlkampf-Direktkandidaten. Und die haben auch so ein bisschen, also wir haben auch so ein bisschen Struktur erarbeitet und so ein bisschen Kritikänderungsvorschläge. Und das wäre irgendwie schade, wenn das unter den Tisch fällt. Ich würde das ganz gerne hier in die AG einbringen. Ich glaube, das, was wir da bearbeitet haben, das wäre eher was für die Gruppe Struktur. Und da habe ich mich gefragt, wie wir es machen. Ob ich dann einfach mal zur Gruppe dazukomme und das mal vorstelle oder so? Warum nicht? Ja. Also das war größtenteils Kritik daran, wie der Wahlkampf organisiert war, wie die Verantwortlichkeiten verteilt waren. Und da waren auch so ein paar Änderungsvorschläge entstanden. Ich meine, Maya, du warst ja dabei, glaube ich, ne? Ich war dabei, zumindest beim ersten Treffen. Bei den anderen, also beim letzten jetzt nicht. Das gestrige Treffen war auch ein bisschen was anderes. Oh, echt? Ja, wir waren zu viert. Ja, vielleicht jetzt so im Nachgang halt irgendwie alles noch so ein bisschen müßig, dann nochmal zu drei Treffen zu gehen wahrscheinlich. Also hatte ich so ein bisschen so das Grundgefühl, wieder, also meine Direktkandidatur schon wieder so weit weg ist. Aber wäre sicherlich gerade für eine Wahlkampfkoordination, auch für den Landesvorstand, denke ich mal, wichtig, weil es jetzt ja darum geht, dann auch für die Kommunalwahl und für den Europawahlkampf zu gucken, ob wir da wieder jemanden beauftragen oder nicht. Ich glaube, das soll auch Tagesordnungspunkt. Soll das ein Tagesordnungspunkt auf der Vorstandssitzung sein? Paki hatte mir da gerade was zugeschrieben. Ach so, okay. Dann weiß ich nicht, ob es dann alle geschickt hat. Ich guck mal gleich. Aber ich sag mal, das Thema kommt ja auf jeden Fall nochmal. Ja, also ich hatte halt überlegt, ob ich es in die Untergruppe Struktur mit reintrage oder ob wir vielleicht eine eigene Untergruppe machen für Thema Wahlkampfkoordination. Dafür. Ja, das muss auf jeden Fall einzeln sein, weil ich finde, das ist dann wiederum nicht leistbar, habe ich das Gefühl, also in so einer Gruppe hier. Ja, ich finde das Thema auch sehr, sehr wichtig. Das Thema ist wichtig, ja, aber ich glaube, da müssen dann zum Beispiel Leute von der AGÖ, okay, haben wir ja auch, aber noch damit rein, so Sachen, wie man das dann auch verteilt und so, fände ich auch, glaube ich, wichtig. Ich weiß noch nicht, ob man es in dieser Gruppe mit leisten kann. Ja, da müssen, glaube ich, auch die Leute mit rein, die beim Bundestagswahlkampf aktiv waren, weil die wissen es natürlich. Das wäre jetzt auch so mein genau. Vorschlag gewesen. Ich war ja mit in einer Berti drin und ich hätte da ganz, ganz viel zu sagen. Ja, genau. Muss auf jeden Fall, das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall, glaube ich, noch besprechen müssen und wo wir drüber reden müssen. Gerade wenn es, wie gesagt, um Wahlkampfkoordination jetzt im nächsten Wahlkampf, der jetzt wieder ansteht, geht. Ich denke mal, da kann man dann auch noch ein Treffen vielleicht dann machen. Ja, also wenn ihr das demnächst sowieso auf der TO habt, dann kann man ja gucken, was dabei so rumkommt und ob man es dann hier in die AG mit reinträgt oder ob man da irgendwas anderes macht. Ja, wenn wir uns entscheiden, wir müssen da unbedingt jemanden beauftragen und so, also was ja zumindest sinnvoll wäre, so ein paar Kommunikationswege zu schaffen, nach meinem Dafürhalten, dann kann man das ja auf jeden Fall, ich weiß ja, dass da viele gute Sachen drin waren und auch ein paar Sachen, ich sag mal, die nicht so gut gelaufen sind, so aus Sicht der Kandidaten, also aus Sicht der Direktkandidaten, das ist ja wichtig. Auch wenn natürlich Europa und Kommunalwahl erstens zwei sehr verschiedene Dinge sind, habe ich das Gefühl. Also so sehr anders strukturiert und irgendwie der Bundestagswahlkampf so noch so ein Zwischending ist. Ja, das ist ein bisschen anders, das stimmt schon. Ich hatte jetzt einfach nur Angst, dass die Sache, die wir da erarbeitet hatten, so unter den Tisch fällt. Und deswegen habe ich gedacht, ich spreche es hier nochmal an. Ja, ich denke mal, das sollten wir auf jeden Fall mit einbeziehen, wenn es um die tatsächliche Frage der Koordination und wie wir die aufbauen geht, dass wir es dann noch mit reinnehmen. Okay, dann halte ich mal eure Tagesordnungspunkte im Blick von der Landesvorstandssitzung, oder wie? Ja, ich hoffe, ich halte es im Hinterkopf und melde mich dann, wenn es soweit ist. Okay. Hoffe ich mal. Sonst schickt mir einfach einen Reminder, dann gebe ich Bescheid, sobald das Thema mit auf die TO kommt. Ah, super. Kannst du mir einfach kurz eine E-Mail schicken? Ja, klar. Ja, ich brauche so ein Gehirn-Backup, was mich immer an alles erinnert, wie so ein Google-Kalender für im Kopf. Dann behalte ich mir so Dinge. Okay, dann würde ich sagen, wollen wir den nächsten Termin ausmachen? Heute in 2 Wochen? Ja. Ich versuche gerade mal zu rechnen. 23. Irgendwas sagt mir, dass ich da nicht kann, eventuell. Ja, vielleicht können da einige nicht wegen Vorweihnachtsstress. Wollen wir das Ganze dann ins neue Jahr verlegen, oder wie seht ihr das? Ihr habt keine Meinung? Das neue Jahr, der turnusmäßige, wäre dann der 6.1. Wenn man nicht zwischen den Jahren machen will, also am 30. könnte ja eventuell dasselbe sein wie das 23. das Problem. Fragen wir doch mal in die Runde. Wer hat denn am 23. oder am 30. Lust und die Muße und Zeit, dem familiären Weihnachtsstress zu entfliehen und mit einigen netten Piraten im Mumble eine gemütliche Runde über Struktur zu besuchen? Maja, habt ihr vor, der Vorstandssitzung zu machen? Ich frage jetzt einfach nur mal, weil ihr da teilweise so kreativ mit den Wochentagen wart in letzter Zeit. Keine Ahnung, müssen wir morgen mal fragen. Morgen, Mittwoch. Ich glaube, die nächste turnusgemäße Vorstandssitzung wäre dann der 26. Ich hau euch. Vergesst das. Das ist keine gute Idee. Ach, die machen wir am 24., das passt. Ich wiederhole mich, ich hau euch. Nee, müssen wir mal gucken. Ich denke mal, das sollten wir morgen dann in der Vorstandssitzung, ich bin schon falsch im Wochentag. Das sollten wir dann Mittwoch in der Vorstandssitzung besprechen. So, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Also, fühlt sich jemand bemüßigt am 23. oder am 3.? Du meinst am 6.? Nee, ja. Am 30. oder am 31. 30. Am 30. 30. ist der Montag. Ihr seht, das ist, die Uhrzeit ist vorangestrichen, ich bin verwirrt. Okay, am 23. oder am 30. Ja, dann aber eher am 30. als am 23. Mir ist alles recht. Ja, dir ist alles recht. Ich sag mal so, wer würde denn am 30. vorbeikommen? Ja, ihr auf jeden Fall. Ja. Gut, das klingt gut. Dann würde ich doch sagen, machen wir am 30. Die Spritter muss am 30. arbeiten. Das ist auch bitter. Lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, dass auch mal jemand nicht kommen kann. Aber wenn Menschen kommen, dann ist das ja schön. Dann würde ich sagen, machen wir das am 30.12., kurz vor Silvester, können wir schon mal einstimmen auf das neue Jahr. Am 20 Uhr die nächste Mumble-Sitzung. Und die Untergruppen treffen sich ja, wann sie Zeit haben, und machen das mit sich selber aus. Gut. Maja? Ja? Ich war ja gestern nicht dabei. Habt ihr euch auf einen neuen Termin geeinigt? Haben wir uns auf einen neuen Termin geeinigt, MacGyver? Nein. Wir haben uns auf keinen neuen Termin geeinigt, Claudia. Ich hatte 16 und 6 Uhr verwechselt. Ich war gestern irgendwie leicht verwirrt. Ja, was soll's. Können wir ja dann noch ausdudeln, würde ich sagen, oder abmachen. Ja. Gut, dann schließe ich jetzt die Sitzung um 21.46 Uhr. Danke an alle, die da waren. Ja. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.